Dokumentation. Verstärkung. Unterschwellige Signale sind oftmals nicht gut erkannt worden. Da hat man sie weder berücksichtigt noch beachtet. Man lässt sie einfach wegfallen. Die Menschen geben viel auf ihre Kenntnisse. Sie meinen, dass ihre Realität und die Realität miteinander vereinbar gewesen sind. Um sich hervorzutun, behaupten manche Leute sogar, dass sie objektiv denken könnten. Damit setzen sie sich die Krone auf. Ein möglicherweise noch vorhandener Restanteil der Vernunft wird von ihr erdrückt. Da machen die Menschen eigene Erfahrungen. Sobald die Welt eine andere Erscheinungsweise an den Tag gelegt hat, als sie es von ihr erwartet haben, ändern diese Leute ihre Meinung. Sie verhalten sich konform zum Geschehenen, aber sie verinnerlichen keinesfalls die Einheit ihrer Person dabei. Alles an ihnen driftet auseinander. Dabei wird auf die Welt kein Verlass sein. Da versagen die eigenen Kräfte der Menschen. Was sie auch glauben, es ist ihnen stets unmöglich erschienen, zu bewahren, was sie gewesen sind. Ihre Worte fallen auseinander. Sie ergeben keine Struktur. Stattdessen ist das Gefüge ihrer Gedanken so erschienen, als würden sie es selbst geformt haben. Was sie gesagt haben, lässt das vermuten. Das Naheliegende wird von den Menschen schnell für unwichtig erklärt. Dabei wird es das Einzige sein, was sie richtig erkennen können. Aus solchen Überlegungen machen wir uns etwas. Wir stellen fest, dass wir unabhängig von diesen Leuten sind. Ihr Weg und unser Weg sind nicht miteinander vereinbar gewesen. Verstärken wir den Druck auf unsere Mitmenschen, dann ergibt das manchen Ärger. Die lose Art ihrer Verhaltensweise hat sie im wesentlichen Punkt geschwächt. Ihre Integrität ist nicht erhalten geblieben. So kommt es, dass sie sich verteidigen müssen, sobald man sie darauf angesprochen hat, wie sie die Dinge wahrgenommen haben. Im Grunde haben sie alles vernachlässigt und auch nichts damit erreicht. Was sie aber geschafft haben, ist, dass wir uns von ihnen abgegrenzt haben. Jeder weitere, von diesen Menschen gesprochene Satz zur Sache entbehrt der Logik. Da bedeutet es viel Schlechtes, dass sie für sich beanspruchen, weiter reden zu dürfen und den Raum für sich einzunehmen. Bei Gegenwehr durch uns werden sie plötzlich schlagfertig, dabei haben sie nur an ihren Vorteil gedacht. So kommt es dazu, dass wir ihnen entweder das Feld überlassen oder mit ihnen in einen Streit geraten. Zugleich tun sie unsere Worte ab und sagen viel darüber, was wir falsch verstanden haben. Gewinnen kann man so wenig. Erreicht haben wir damit nichts. Also verzichten wir auf den Umgang mit diesen Gesellen. Ihre Nacht ist genauso dunkel wie unsere. Lediglich ihr Licht scheint heller zu sein. Da versprüht es seinen Glanz in leuchtenden Farben.